Good morning, our dear friends. Guten Morgen, unsere lieben Freunde. The Dream Team is back. Daniel and Reinhard. Das Dream Team ist zurück. Daniel und Reinhard. That's what actually people are telling us, you know? Das ist tatsächlich das, wie die Leute uns nennen, weißt du? I got a letter from Switzerland and they said that we are the Dream Team. Ich erhielt einen Brief aus der Schweiz, in dem sie sagen, dass wir das Dream Team sind. So, I'm going to start a new series right now. So, ich beginne eine neue Serie. And I call it Experience. Und ich nenne sie Erleben. I'm going to show you something from the Bible is very vital. Ich zeige dir etwas von der Bibel, das sehr lebenswichtig ist. You know, Christian life is all about experience and not about knowledge. Weißt du, das Leben der Christen dreht sich alles um das Erleben, nicht um das Wissen. It doesn't matter how much knowledge you have, if you don't experience things, then it doesn't help you. Es spielt keine Rolle, wie viel Wissen du hast. Wenn du Dinge nicht erfährst, wird es dir nicht helfen. And this is something that we have to really learn. Und das ist etwas, was wir wirklich lernen müssen. You know, it doesn't matter how many things you've learned theologically. Weißt du, es spielt keine Rolle, wie viele theologische Dinge du gelernt hast. Doesn't work in your daily life, then all you have is more knowledge. Wenn es in deinem täglichen Leben nicht funktioniert, dann ist alles, was du hast, mehr Wissen. In fact, I think that's even dangerous. In Wirklichkeit denke ich, dass dies sogar gefährlich ist. Because we boast in our knowledge and we lack experience. Denn wir prahlen mit unserem Wissen, aber es mangelt uns an Erfahrung. Paul said that knowledge puffs up. Paulus sagt, dass Wissen aufbläht. So if we have knowledge without experience, it's just going to make us proud. Wenn wir Wissen ohne Erfahrung haben, wird es uns einfach stolz machen. It's so sad. I know so many people have got perfect theology but don't experience anything. Und es ist so traurig. Ich kenne so viele Menschen mit perfekter Theologie, die ja doch nichts erfahren. I walked into a conference one day where I had to preach. Eines Tages kam ich in eine Konferenz, auf der ich predigen musste. And one of the best Bible teachers that I've ever known walked into the conference. He was another one of the preachers. Und einer der besten Bibellehrer, den ich je kannte, kam zu dieser Konferenz, denn er war auch einer, der predigte. And I noticed as he walked in, he was limping. Und ich bemerkte, als er hereinkam, dass er hinkte. So I said, oh my friend, I saw you limping. What happened? So sagte ich, oh mein Freund, ich sah, dass du hinkst. Was ist passiert? And he told me. Und er erzählte mir, that as he was exercising, he injured himself. Dass er sich beim Training verletzt hat. His muscle was injured. Sein Muskel wurde verletzt. And I was so ready to release a healing miracle. Und ich war sowas von bereit, ein heilendes Wunder freizulassen. I said, my friend, can I pray for you? Jesus is going to heal you. Ich sagte, mein Freund, kann ich für dich beten? Jesus möchte dich heilen. But he refused to. Aber er lehnte ab. He said, no, it's just a muscle injury. In a week I'll be fine. Er sagte, nein, es ist nur eine Muskelverletzung. In einer Woche ist alles wieder gut. And I said, let me pray for you. Jesus is going to heal you. Und ich sagte, lass mich für dich beten. Jesus wird dich heilen. You know, he's a guy that said, weißt du, er ist ein Kerl, der zu mir sagte, well, God just doesn't use me in the supernatural. Nun, Gott gebraucht mich einfach nicht im Übernatürlichen. But he preached about everything. Jedoch predigte er über alles. One of the most incredible Bible knowledge and yet the experience was not part of it. Das unglaublichste biblische Wissen, doch war Erfahrung nicht mit dabei. You know, I'm so glad. Weißt du, ich bin so froh. But here in Brazil, our School of the Prophetic and Supernatural is not about knowledge only. It's about a lot of experience. Dass hier in Brasilien, in unserer Schule für das Prophetische und Übernatürliche, es nicht nur ums Wissen geht, sondern um viel Erfahrung. And if you really learn to get to know God, und wenn du wirklich lernst, Gott kennenzulernen, you will find out that the heart of God is always that his children experience whatever he has for them. Wirst du herausfinden, dass das Herz Gottes immer will, dass seine Kinder das erleben, was auch immer er für sie bereithält. But you know, we've lived for so many years satisfied with knowledge only. Weißt du, wir leben während so vielen Jahren zufrieden nur mit Wissen, that our hearts become hard. So dass unsere Herzen hart wurden. Our hearts become come to the place where we are so frustrated that we have settled for life without experience. Unsere Herzen sind an einen Punkt gekommen, wo wir so frustriert sind und uns eingerichtet haben, ein Leben ohne Erfahrung zu haben. But this never satisfied the heart of God. Das befriedigt nie das Herz Gottes. You know, as we go through the whole Bible, you will find out very clearly. Weißt du, wenn wir durch die ganze Bibel gehen, wirst du sehr klar sehen, that the heart of God has always been that his children experience him. Dass das Herz Gottes immer wollte, dass seine Kinder ihn erleben. He's not a God who just wants to speak good words and make people feel better. Er ist nicht ein Gott, der nur gute Worte sprechen will und der machen will, dass die Menschen sich besser fühlen. He's a God who wants his children to sit at his table and enjoy the finished work of the cross. Er ist der Gott, der will, dass seine Kinder an seinem Tisch sitzen und die vollbrachten Werke des Kreuzes genießen. In true experience. Aus echter Erfahrung. Taste and see that the Lord is good, the psalmist says. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist, sagt der Psalmist. To taste is an experience. Zu schmecken ist ein Erlebnis. I can describe the best food to you if you don't experience it. What does it help you? It will not give you nutrients. Ich kann dir das beste Essen beschreiben, doch wenn du es nicht erlebst, wird es dir nicht helfen. Es wird dir keinen Nährwert geben. So I'm going to take you on a journey through this series of devotion. In dieser Serie nehme ich dich mit auf eine Reise. Where I will show you from the scripture that God wants you to have experience. Wo ich dir von der Bibel her zeige, dass Gott will, dass du Erfahrungen machst. And I will show you why a lot of Christians lack experience. Und ich zeige dir, warum viele Christen nichts erleben. And I'll show you the way to make Christianity an experience. Ich zeige dir den Weg, wie das Christentum zu einem Erlebnis wird. Think about what Paul said. Denk darüber nach, was Paulus sagte. He said to the Corinthians, "Brethren, I did not come to you with words of wisdom." Er sagte zu den Korinthern, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, but with a demonstration of the power of the Holy Spirit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. That's an experience. Das ist eine Erfahrung. And then he told them exactly why. Dann erzählt er ihnen genau warum. So that your faith would not rest on the human wisdom, but on the power of God. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. How many Christians have never experienced the power of God? No wonder their life of faith doesn't work. Wie viele Christen haben nie die Kraft Gottes erlebt? Kein Wunder, dass ihr Glaubensleben nicht funktioniert. So join me on this journey of learning to experience the greatness of God. Folge mir auf der Reise, auf der wir lernen, die Großartigkeit Gottes zu erleben. Thank you for joining me. Danke, dass du dich mir anschließt. Morgen früh werden wir wieder zurück sein.